Die Daten stimmen nicht überein. Worin sich Professor de Maillieu irrt, das sind die Daten. Tiahuanaco ist nicht so jungen Datums und seine Schlussfolgerungen lassen das Relief in dem Sonnentor und seinen venusianischen Kalender unberücksichtigt. Dort gibt es beflügelte Wesen und die Überlieferung berichtet, dass Huiracocha und Mamacocha in Luftfahrzeugen von der Venus gekommen sind. Tiahuanaco ist ein dem Morgenstern, dem Stern der Liebe und des Lichtes Luzifers gewidmeter Tempel oder eine ihm gewidmete Stadt in den Anden. Geweiht Luzifer als Vorboten des Lichtes vom grünen Strahl, wie der Smaragd der Venus, der hinter der schwarzen, mitternächtlichen Sonne aufleuchtet. Die Mayas versicherten, aus Tula oder Thule zu stammen, von woher auch ihre Vorfahren, die weißen Götter, die ersten Hyperboreer gekommen waren. So auch die Vorfahren der Wikinger. Jene auf den Hochebenen der Anden entdeckten, wie gigantische, sinnbildhafte Runen wirkende Linien, die von Giganten dort hineingeschrieben worden sind und die den Eindruck erwecken, dass sie nur deshalb angebracht worden sind, um Landeplätze für aus anderen Welten und Zeiten kommende Flugschiffe zu kennzeichnen, führen uns in unermesslich weit entfernte Zeiten zurück, von denen sich de Maillieu nichts träumen lässt. Als das Atlantis des Nordmeeres, der Nordsee, das Helgoland Spanuts versank, da begann jener andere Auszug der letzten Überlebenden vom Pol, besser gesagt, der schon sehr entfernten Nachkommen der Hyperboreer. Und diese dürften sich zu den damaligen göttlichen Hyperboreern so verhalten, wie heutzutage die Guyaquis zu den Wikingern de Maillieus, rückentwickelte und entartete Wesen im Vergleich zu ihrer göttlichen Abkunft. Auf der Suche nach Ländern, wo sie überleben können, schwärmen sie in die Welt aus und suchen nach jenen Orten, wie Amerika, Albanien genannt, wohin sich ihre Ahnen, die weißen Götter, in unvorstellbar weit zurückliegenden Zeiten geflüchtet hatten. Sie gehen auch nach Kleinasien und sind dort die hethitischen Hirtenkönige. Sie werden dann von Ramses II. Besiegt und vertrieben. Das alles aber geschieht nach Meinung von Spanut in den Jahren von 1700 bis 1300 vor der Zeitenwende. Und es musste innerhalb dieses Zeitraumes sein, da die Nordländer in das Vredmanaland der Wikinger, das heißt nach Amerika, kommen. Hyperborea hat schon viele Zeitalter vorher angefangen unterzugehen, zu verschwinden. Es ist auch möglich, dass vor 30.000 Jahren, wie Mengin annimmt, eine andere Welle von weißen Abkömmlingen der Pro-Mongoloiden-Rasse, die Zentralasien vor der Ankunft der Gelben besetzt hatte, nach Amerika gekommen ist. Mengin behauptet über die Beringsee. Ihre derzeitigen Nachkommen wären dann die weißen Caiguas, die Vorfahren der paraguayanischen Guayaquis, der Gurayos von Santa Cruz in Bolivien sowie die brasilianischen Chatapoyas. Von dieser sagenhaften weißen Rasse aus Zentralasien, jenen Ariern der Zivilisation der Gobi, stammen die weißen Dropas Tibets, die gigantischen Ainus Japans und auch die Todas Indiens ab. Von einer Rasse weißer Riesen, die ihrerseits wieder Abkömmlinge der göttlichen Hyperborea waren, als der mittlere Teil des Erdteils am Pol mit seiner Hauptstadt Thule unterging und verschwand. Die Christen zerstören die Spuren der weißen Götter. Nach den Wikingern gelangen die Normannen und auch die Iren nach Amerika. Vorher schon waren Druiden und Kelten gekommen. Kolumbus und die Spanier kommen zuletzt. Diese finden die Gestalt von Christus vor und die Überlieferung von den weißen Aposteln, die das Evangelium gepredigt hatten. Man nennt sie Paizume in Brasilien und Argentinien und Tunupa in Peru, bekehrte Wikinger und Normannen, die im Mittelalter Reisen in das überseeische Reich der Nordmänner unternommen hatten. Dieses Geheimnis wird aus einleuchtenden Gründen streng gehütet. Das Reich der Inkas hatte seinen Ursprung in den weißen Göttern und in dem Reich der Wikinger, wie de Maillieu meint. Wenn das nicht zuträfe, warum haben dann die Inkas die Spuren dieser Vorfahren, die gleichermaßen auch Vorfahren der heutigen Aymaras sind, verschwinden lassen und den Aymaras sogar den Gebrauch der Schrift verboten? Welches Geheimnis wollten die Inkas verbergen, welche Spuren verwischen? Wie haben sie sich in ungerechtfertigter Weise in den Besitz einer Macht und eines Geheimnisses gebracht? Die Festung Machu Picchu wird von ihnen nicht benutzt, als ob sie Furcht hätten oder sie ihnen nicht gehörte. Später tun dann die Spanier und die offizielle Kirche ihr Übriges, um die letzten Spuren des hyperboreischen Geheimnisses zu zerstören, das Geheimnis von den Giganten und dem Albanien der weißen Götter mit ihrer großartigen außerirdischen Zivilisation in Verbindung mit den Außerirdischen. Als Hyperborea versinkt, treten die unsterblichen göttlichen Führer in die unterirdische Welt ein, und zwar diejenigen, die nicht in eine Parallelwelt auf den Ursprungsstern zurückkehren. Bezeichnenderweise berichtet uns die Sage der Guyakis, dass ihre Vorfahren aus dem Inneren der Erde gekommen seien, indem sie dem Laufe eines unterirdischen Flusses folgten, vielleicht durch das Sonnentor von Tiahuanaco. Es ist die gleiche Sage wie bei den Eskimos, die von Statur kleiner sind wie die heutigen Guayakis. Ihre Vorfahren waren nach den Antipoden, nach dem Südpol ausgewandert. Die Katastrophe, auf die sich Spanhut bezieht, fällt mit der Erscheinung des Kometen Phaeton etwa in der Zeit von 1600 bis 1300 vor Christus zusammen. Aber da haben die Hyperboreer schon in ungeheuer weit zurückliegenden Zeiträumen in den goldenen Zeiten ihre weißen Tauben in Vimanas zum anderen Pol geschickt, die den Zweig der heiligen Eiche, das heilige Soma, im Schnabel trugen. Die von ihnen entsandten Magier haben an den Schlüsselpunkten des Planeten von besonderer tellurischer Empfindlichkeit, an den Toren des Einganges und des Ausganges, ganz besonders an der Wirbelsäule der Anden, Zentren errichtet, an denen in einem analogen Gebirge Städte des ewigen Lebens liegen, Wohnorte für unsterbliche Wesen. So geschah es auch in den Oasen der Antarktis, einem bis zum heutigen Tage von ihnen im Innern bewohnten Kontinent. Die in bereits historische Zeiten fallende Ankunft weißer Nordländer, die sich seit dem Ausgang, dem Exodus des linksdrehenden und der Rückkehr des rechtsdrehenden Hakenkreuzes jedes Mal mehr von den weit zurückliegenden Hyperboreern fortentwickelt hatten, von denen eine der letzten Wellen die Wikinger waren, denen dann später die geheimen Führer der Templer und in der gegenwärtigen Zeit die des esoterischen Hitlerismus folgten, war von tiefen Sehnen nach einer Wiederbegegnung mit der Urrasse der Giganten, mit dem Stamm der hyperboreischen Atlanta, der sich im Süden des Polarkreises und der Anden verborgen hält und bewahrt, bestimmt. Die Eingänge zu dieser inneren Welt befinden sich in den Anden und den Urwäldern des Amazonasgebiet, ein auf die mythischen Valkyren Lopez de Gomaras anklingender Name. Die Eingänge in die unterirdische und parallele Welt der weißen Götter, die trotzdem einen höheren Wirklichkeitsgehalt hat als die der Oberfläche. Die als Eingeborene bezeichneten Rassen, die man in Amerika findet, sind die Ergebnisse der Rückentwicklung oder sie sind rein irdischen Ursprungs und stammen von den Robotern, sozusagen auf anderen Sternen genetisch erfundenen oder in magischen Laboratorien von Atlantis erzeugten Wesen ab, die geschaffen wurden, um Arbeiten zu leisten, die im Bereiche des bei der Rückentwicklung der himmlischen Sphären verdichteten Stoffes getan werden mussten. Man ist nun so weit gekommen, dies alles Menschheit, menschliche Wesen zu nennen, indem man sie in der unwissenden oder aber in böswilliger Auffassung des Kali-Yuga mit den halbgöttlichen oder göttlichen astraler Herkunft gleichsetzt, die manchmal von den Sternen gekommen waren. Diese Rückentwicklung ist wie ein Albtraum. Wesen, die in weit zurückliegenden Zeiten hier zurückgelassen wurden, die willentlich oder zufällig aus anderen Welten und aus gleichlaufenden Zeiträumen hierher kamen, sind bis zum Tier, vielleicht sogar in noch tiefere Schwingungsfelder der Energie abgesunken. Die verschiedenen Rassen haben mit einer kosmischen Alchemie zu tun, die man besser versteht, wenn man sich die Farbe der Aura vorstellt, die von den Siddhas und Divyas gesehen werden kann. Bei dem gegenwärtigen Vorgang der Vermischung der völligen Verbastardisierung der Rassen, die durch dunkle, sich am Fußpunkt des Kali-Yuga betätigenden Kräfte begünstigt wird, wird es jedes Mal schwerer, die erforderliche Anzahl von Mutationen zu erreichen, die eine Überwindung des dramatischen Geschehens der Rückentwicklung der Involution ermöglichen würde, die uns im Gegenteil der ewigen Rückkehr nach Atlantis näher bringen würde, dessen entsetzliche Katastrophe nach Meinung Platos eben gerade durch die Vermischung der Rassen, der halbgöttlichen Rasse mit den Tiermenschen, vielleicht sogar mit Tieren oder Robotern verursacht wurde. Das heißt, durch die Rassensünde, die alle alchemistischen Farben gleichermaßen angreift und zerstört und schließlich, wie in Indien, die Unberührbaren hervorbringt, wo die Vermischung der Kasten keinen begünstigt, werden ihre ureigenen Einweihungen durch die Verwirrung des Akasha-Gedächtnis, die chromosomatischen Einweihungen zerstört. Die Minne, das Heimweh nach der ewigen Liebe, geht dabei verloren. Die spanischen Mönche und der Fanatismus einer vom Monde beeinflussten lunaren Religion und Weltanschauung wirkten dahin, dass aus den Seiten des Buches der Geschichte Amerikas Albanias die letzten Spuren der weißen Götter ausgetilgt wurden. Trotzdem waren aber nicht alle durch die Eroberungsfeldzüge ins Land gekommenen dieses großen Themas unkundig. Und mehr als einer trachtete danach, das schreckliche Meer, das den äußersten Süden von den geisterhaften gespenstischen Oasen der Antarktis trennt, zu überqueren, um dort vielleicht dem weißen Riesen Arthur Gordon Pyms zu begegnen und das Aurum Potabile des ewigen Lebens trinken zu können.